Liebessamen kam, nachdem die Zeit erfüllt, dir Segen, den Gott Abraham, dem Glaubensheld versprochen, ist wie der Glanz der Sonne angebrochen, und unser Kummer ist gestillet. Ein stummer Zacharias preist mit lauter Stimme Gott vor seine Wundertat, den er dem Volk erzeuget hat. Bedenkt ihr Christen auch, was Gott an euch getan, und stimmet ihm.